Ich bin jetzt angekommen bei meiner letzten Session und Fabian wird uns dann noch beenden. Und ich habe mich entschieden, es so gut und so praktisch wie möglich zu machen. Viele Leute fragen sich immer wieder, ja, wie mache ich das jetzt? Wie mache ich jetzt dann Gemeinde? Wie lebe ich Gemeinde? Wie lebe ich eine christliche Gemeinde? Wie geht das weiter? Was machen wir? Wir haben vieles gehört und wie setzen wir das jetzt um? Was machen wir jetzt ganz praktisch weiter? Und ich werde versuchen, in dieser letzten Session auch euch praktische Tipps, praktische Ratschläge, praktische Anweisungen zu geben, wie wirklich Gemeinde gelebt werden kann. Nur, ob ihr das ergreifen werdet oder nicht, das kann ich nicht sagen, das hängt von euch ab. Ich bezweifle es sehr. Ja, absolut. Mhm. Ich bezweifle es sehr. Also ich muss dir sagen, hör zu, Martin, bist du nur Videotechnik oder bist du auch gut mit Ton? Auch Ton. Hör zu, ich hätte gern mit dir ein Geschäft gemacht. Okay, geht das? Können wir das machen? Der Mann da hinten mit dem sein Lachen, das hätte ich gern aufgenommen und das Klingelton hätte ich das denn. Kannst du das machen? Schaffst du das? Okay, also, das ist doch, ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß nicht, von welcher Gemeinde du Teil bist, aber ich wünschte mir, ich hätte dich in der Gemeinde, wo ich Teil davon bin. Weil dein Lachen finde ich so erheiternd, genial, fröhlich, wunderbar, einzigartig. Es ist wirklich wunderschön. Wie heißt du denn? Stefan. Stefan, woher bist du denn? Genial, also ich beneide die Leute dort in dieser Gemeinde. Lachst du dort im Gottesdienst auch immer so? Ja. Wunderschön, wunderschön. Also, wenn es geht, ich hätte gerne einen Klingelton davon. Stell dir vor, einen Anruf. Ich kann das ja gar nicht. Also, ich müsste sagen, aber der Klingelton, da machen wir eine App daraus, okay? Das machen wir irgendwie dann. Kreieren wir gleich was für Brazilian Kids Care. Können wir das alles gleich vereinen. Und da kannst du auch von Debbies Lachen auch gleich Klingelton mitmachen. Und da hätten wir dann auch einen tollen Kontrast dazu. Also ich muss schon sagen, ich finde das genial. Ich liebe Einzigartigkeit, ich liebe Vielfalt, ich hasse Eintönigkeit. Vor vielen, vielen, vielen Jahren war ich in England bei einer Pastorenkonferenz. Da waren so die ganz hohen, wichtigen Persönlichkeiten dort und ich auch. Und ja, wirklich, wirklich wahr. Und wisst ihr, so, das war genau zu der Zeit, wo Dolly erzeugt wurde. Könnt ihr euch erinnern? Einige von euch sind zu jung. Ah, die Jungen schütteln den Kopf und sagen, nein, was ist Dolly? Dolly war das erste Schaf, das geklont wurde. Könnt ihr euch erinnern? Und das war ein Aufruhr unter den Christen. Um Gottes Willen, jetzt hat der Mensch ein Tier geklont. Leben darf nur Gott erzeugen. Wo geht das jetzt hin? Jetzt geht die Welt zu Ende. Und da wurde, was weiß ich, schon alles schwarz gemalt. Und ich kann mich erinnern, ich war damals bei der Pastorenkonferenz und dann wurde, es sollte eigentlich eine Pastorenkonferenz sein, wo Pastoren lernen können und auferbaut werden können von älteren Leute, die schon 40, 50 Jahre und länger Gott gedient haben. Und anstelle das zu tun, haben sie alle nur über Dolly geredet. Also ich sagte, jeder, der die Kanzel ergriffen hat aus dem Mikrofon, klonen, klonen, klonen, wo geht das hin? Ende der Zeit und der Antichrist und. Und dann hatte ich auch die Möglichkeit, etwas mitzuteilen. Und dann habe ich Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, also ich höre euch da alles so zu und ihr habt da alles so panische Angst vor dem Klonen, Klonen, Klonen, aber wenn ich mir euch anschaue, für Jahrhunderte habt ihr Schafe geklont. Ist es nicht so? Schau rein in die christlichen Gemeinden. Alle müssen so beten wie der Pastor, so denken wie der Pastor, so handeln wie der Pastor, so sein wie der Pastor. Die Pastoren haben ihre Schafe geklont. Es ist doch wirklich so. Bitte? Die Christen sind Vorreiter, ja. Aber weißt du, wenn ich mir anschaue, wie Gott ist und das Wesen Gottes und wie er handelt, wie er wirkt und wie er ist in der Natur, Gott ist so genial, einzigartig und er hat die Welt so genial, einzigartig geschaffen und er hat dich so genial einzigartig geschaffen und er möchte, dass du in deiner Einzigartigkeit Teil des Leibes Christi bist und dich in deiner Einzigartigkeit ausdrückst. Und das macht ja das Herrliche und Geniale aus am wahren Leib Christi, dass wir in unserer Einzigartigkeit Teil von etwas Größeres sein können und von Gott verwendet werden können, um die Menschen um uns herum zu beeinflussen im positiven Sinn und Veränderung bringen. Und der Grund, warum ich gesagt habe, ich bezweifle, dass ihr ergreifen und verstehen werdet, was ich euch hier lehre, ist ein ganz einfacher Grund. Weil egal, wo ich in den letzten, ich weiß nicht, wie viele Jahre hinkomme, wenn immer wir über dieses Thema reden, Gemeinde, Leib Christi, christliche Kirche, wie immer du es nennen möchtest, wenn immer wir darüber reden, dann kriegen die Leute, sie tun sich so schwer, das umzudenken oder das Alte niederzureißen, diese alten Gedankenmuster. Und wenn wir nicht aufhören, so falsch zu denken, dann werden wir das Richtige nicht ergreifen können. Und das ist ein großes Problem. Wir wollen das Richtige ergreifen, aber wollen das Alte nicht loslassen. Und wenn ihr bereit seid, alle alten Gedankenmuster, alle Ideen, alte Vorstellungen, von was Gemeinde eigentlich ist, loszulassen. Wenn ihr bereit seid, loszulassen, dann könnt ihr auch das ergreifen, was uns die Bibel eigentlich ganz klar zeigt. Aber ihr müsst bereit sein, wirklich einmal sozusagen ein Reset zu machen. Als ich begonnen habe zu verstehen, was Gott durch Jesus Christus gemacht hat und als ich begonnen habe, den neuen Bund zu verstehen, wisst ihr, was ich da getan habe? Da habe ich Folgendes gesagt. Heute habe ich ja die Bibel, wir haben alle so schön Elektronik auf dem iPad, aber damals hatte ich nur Bibel auf Papier und ich habe Folgendes gemacht. Ich habe mir eine nagelneue Bibel gekauft und ich habe in meiner Bibel ja viel unterstrichen drin, weil wenn das wichtig ist, dann unterstreiche ich es mir ja. Und ich habe mir eine nagelneue Bibel gekauft und ich habe gesagt, okay, ich lese jetzt die Bibel, als ob ich dieses Buch noch nie in meinem Leben gesehen hätte. Ganz bewusst. Ich lese die Bibel seit Jahrzehnten, studiere sie intensivst seit Jahrzehnten. Und als ich begonnen habe und gesagt habe, egal welchen Vers ich jetzt lese, ich lese ihn jetzt erstens, als ob ich ihn nicht noch nie gesehen hätte. Zweitens, ich lese ihn jetzt nur so, dass er im Kontext des vollbrachten Werkes des Kreuzes Jesu Christi hineinpassen muss. Wenn nicht, dann sage ich, ich verstehe das eben noch nicht. Aber wenn es scheint, dass ich irgendetwas in der Bibel finde, das nicht hineinpasst in den Kontext des vollbrachten Werkes des Kreuzes, dann muss ich ganz, diese Entscheidung war für mich sehr wichtig, habe ich gesagt, okay, dann verstehe ich das eben falsch. Oder ich verstehe es nicht. Und dann kamen so viele Leute zu mir mit so vielen Fragen, Reinhard, aber schau. Und ich habe gesagt, tut mir leid, verstehe ich nicht. Keine Ahnung, ich brauche nicht alles wissen. Aber eins wurde mir bewusst. Ich musste diesen Reset zu machen, denn in unseren Herzen sind Gedankenmuster festgesetzt, die wir glauben, dass sie die Wahrheit sind, die aber nicht die Wahrheit sind. Und da ist das Schwierige. Wir versuchen jetzt die Wahrheit über die falsche Wahrheit drüber zu schreiben. Aber das geht nicht, denn das Herz ist genauer wie ein Schweizer Uhrwerk. Du kannst nicht eine Wahrheit über eine Lüge drüber schreiben. Du musst zuerst die Lüge löschen. Paulus hat gesagt, zuerst wird niedergerissen und dann wird aufgebaut. Und da ist eben auch, wo viele Menschen sich so schwer tun, dass sie versuchen zu ergreifen, ja, was ist Gemeinde eigentlich? Aber sie lassen diese alten Ideen, Muster, Gedankenansätze und Gedankenfestungen nicht los. Aber es war immer schon so. Aber so haben wir es immer schon gemacht. Also es muss doch so sein. Obwohl sie in Wirklichkeit weder biblisch noch kirchengeschichtlich eine Basis dazu haben. Wie viele Menschen haben zu mir gesagt, aber Reinhard, das steht doch in der Bibel. Und ich mache dann immer Folgendes. Ich sage dann, wo steht es denn? Zeig mir es. Ich drücke in der Bibel und sage, zeig mir, wo steht. Und kaum jemand konnte mir dann eigentlich wirklich sagen, beweisen, wo was steht. Dieser Mann kam zu mir in Brüssel, als ich dort gepredigt habe, vor vielen, vielen Jahren, ganz böse. Und er hatte eine Frau am Handgelenk, die zerrte er zu mir. Und ich sagte, was kann ich für dich tun? Er sagt, bet für meine Frau. Und ich sagte, bet wofür? Er hat gesagt, meine Frau ist rebellisch. Bet, dass sie sich unterordnet. Und ich habe gesagt, warum soll ich das beten? Daraufhin sagte er, wenn die Bibel sagt, die Frau muss sich dem Mann unterordnen. Ich habe gesagt, das sagt die Bibel nirgends. Doch, das sagt die Bibel. Ich drückte ihm die Bibel in die Hand und ich sagte, zeig mir es. Zeig mir es. Ich weiß, es steht in der Bibel, aber ich weiß nicht wo. Und ich schlug es auf, wo es steht, Epheser 5. Und ich zeigte ihm, Epheser 5, schau mal, und ich las ihm vor, ihr Frauen ordnet euch euren Ehemann. Siehst du, ich habe gewusst, es steht da, sagte er zu mir. Und ich sagte zu ihm, bist du Frau oder bist du Mann? Ich bin der Mann. Okay, dann kannst du diesen Vers rausstreichen aus deiner Bibel, denn der ist nicht für dich hineingeschrieben. Der ist für die Frau hineingeschrieben. Aus deiner Bibel streichst du den gleich mal raus. Jetzt unterstreichen wir denen mal, was für dich hineingeschrieben ist in der Bibel. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie Christus die Gemeinde, der sein Leben für sich, das ist für dich drin. Den unterstreichst du dich, den anderen streichen wir raus. Der war leider sauer auf mich und lief aus dem Gebäude raus. Aber dafür kann ich nichts. Aber wisst ihr, das sind eben so viele Dinge, von denen wir überzeugt sind, dass sie richtig sind, aber sie sind rein Tradition, an denen wir so festhalten, die nicht wirklich biblische Basis haben. Und heute an meiner letzten Session möchte ich euch, werde das Beste tun, um euch hier wirklich zu zeigen, wie nicht nur wie Gemeinde ist, aber wie wir Gemeinde im Praktischen, im Alltag leben können. Erstens, das haben wir schon betont, in jeder Session habe ich das betont, aber das möchte ich nur kurz noch wiederholen. Wenn das Zentrum der Gemeinde nicht Jesus ist und Jesus bleibt, dann wird der Rest auch nicht passen. Okay, das sage ich noch einmal. Wenn es in deinem Treffen, wenn es im Zusammenkommen, wenn es im Gemeindeleben, wenn es in deinen Gedanken, wenn du an Gemeinde denkst, nicht um Jesus als das Zentrum geht, dann wird der Rest nicht passen. Der wird nicht passen. Da kannst du die perfekte Struktur haben, da kannst du das schönste Gebäude haben, da kannst du den besten Sprecher haben. Es wird nicht passen. Und da könnte ich euch, wenn wir Zeit hätten, aber die haben wir nicht, viele Bibelstellen zeigen. Epheser 4 sagt das wunderbar, Kolosser sagt das wunderbar, dass die Gemeinde ständig hinwächst hin zum Haupt. Und das Haupt ist Jesus Christus. Also, wenn das größte Ziel der Gemeinde, von der du Teil bist, das größte Ziel nicht ist, ständig zu Jesus hinzuwachsen, ständig Jesus im Zentrum zu haben, ständig nur Jesus zu gehorchen, ständig nur Jesus nachzufolgen, dann bist du mit deiner Gemeinde am Holzweg. Nicht die Theologie, nicht die Lehre, nicht die Predigt, nicht die Lieder, nicht der Gottesdienst, nicht die Programme, nichts von dem darf das Zentrum sein. Das Zentrum ist und muss für immer bleiben, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist und dass wir diesem Jesus nachfolgen, dass wir diesem Jesus gehorchen, dass wir uns diesem Jesus unterordnen. Und wenn Jesus sagt, gerecht und der Pastor, der größte Mann Gottes ist und Zeichen und Wunder tun kann, meinetwegen sagt, gelingst, dann denkst du nicht einmal nach, dann schaust du in die Augen und lachst und sagst, ich gehe aber rechts. Und das wurde uns ja nicht einmal nicht nur so gelehrt, es wurde uns ja nicht mal erlaubt. Die Tatsache ist, den meisten, weißt du was, ich sag dir jetzt mal ganz ehrlich was. Es wundert mich überhaupt nicht, dass wir an Jesus gläubige Christen und Freikirche von den Menschen, die außen stehen, als Sekte abgestempelt werden. Denn wir haben uns schon sehr sektenhaft verhalten. Ich sage das jetzt noch einmal. Es wundert mich gar nicht, dass wir als Jesusgläubige Freikirche von den Außenstehenden als sektenhaft verschrien wurden. Denn wir haben uns sehr sektenhaft verhalten. Das haben wir wirklich. Wir haben uns nicht verhalten, wie die Gemeinde Jesus Christus sich verhalten soll. Nämlich Jesus ist das Wichtigste, Jesus ist das Zentrum und jeder Mensch wird dazu hingepusht, Jesus nachzufolgen. Wir haben die Menschen hingepusht, Menschen nachzufolgen. Und das ist das Sektenhafte an vielen Ausdrücken der Gemeinde Jesu Christi heute. Dass ein Mensch höhere Autorität hat im Leben der Glieder dieses Mitglieder dieser Gemeinde, als Jesus es hat. Und das muss raus. Das muss raus aus unserem Denken, das muss raus aus unseren Gemeindestrukturen, das muss raus aus unserem Gemeindeleben. Jesus ist das Zentrum. Ja, aber was ist, wenn einer sagt, er hat gehört, Jesus hat ihm das gesagt und es war nicht Jesus? Ja, meine. Um Himmels Willen. Hör zu. Was ist, wenn einer sagt, Jesus hat mir das gezeigt, es war gar nicht Jesus? Ja, dann lernt er heute, indem er auf die Schnauzen fällt. Weißt du, die Tatsache ist, wie lernen wir im Leben? Im Leben lernen wir durch Fehler. Als Clayton in unser Leben gekommen ist, mit 15 Jahren, eines der ersten Dinge, die ich Clayton gelehrt habe, ist, Clayton, ich hoffe, du machst jeden Tag ganz viele Fehler. Ich hoffe. Denn wenn du keine Fehler machst, lernst du nicht, dann wächst du nicht. Ich habe gesagt, nur eins will ich nicht, dass du tust, deine Fehler dann entschuldigst. Wenn du Eigenverantwortung übernimmst für deine Fehler, für deine falschen Entscheidungen und sagst, ups, Papa, sorry, dann wirst du sehr schnell reifen und sehr schnell ein mündiger junger Mann werden. Und was haben wir getan? Wir haben so Angst gehabt, dass in der Gemeinde ein Christ vielleicht Jesus falsch hören könnte und dann Fehler macht. Und wir haben dann gedacht, wir müssen sein Leben beschützen, sein Leben bewachen, sein Leben behüten, sein Leben manipulieren und sein Leben kontrollieren. Und was haben wir dadurch erlebt? Chaos. Keine Gemeinde, die funktioniert. Keine Gemeinde, die Jesus gut repräsentiert. Und wisst ihr, wenn ich auf mein eigenes Leben schaue, die Reise, das wurde mir so klar vor einigen Monaten, vielleicht ein Jahr oder so, wurde mir es so klar, mir gingen die Augen so richtig auf. Die Reise, mein Weg mit Jesus ist viel wichtiger als das Ziel. Aber wir Christen sind so zielorientiert. Das Ziel, das Ziel, das Ziel. Das müssen wir schaffen, das müssen wir machen. Und weil wir so zielstrebig sind, genießen wir die Reise gar nicht und lernen auf der Reise nicht, was wir auf der Reise lernen sollten. Und als ich das begriffen habe, habe ich gesagt, okay, aus, ich werde nicht mehr zielorientiert mein Leben leben. Ich werde die Reise auf meinem Leben genießen. Denn die Dinge, die ich lerne mit Jesus auf der Reise, die sind so viel wertvoller. Die sind so wichtiger, die bringen mich zum Reifen, die bringen mich dazu, ein besserer Christ zu werden, Jesus besser zu verstehen. Weißt du, wo du Jesus am besten verstehen lernst? Wenn du glaubst, du hast ihn gehört und du hast aber falsch gehört. Weil es nur dein eigenes Herz war oder deine eigenen Ideen oder deine Vorstellungskraft. Und weil du merkst, ups, das ist schon in die Hose gegangen. Jetzt muss ich mich demütigen vor den anderen. Jetzt muss ich sagen, sorry, Herr. Da lernst du, da wachsen wir, da werden wir zu mündigen Christen durch das ständige Üben, Jesus besser kennenzulernen, besser verstehen zu lernen, besser zu hören, Fehler zu machen, wieder aufstehen, weiterzugehen, Fehler machen, wieder aufstehen, weiterzugehen. Stell dir vor, wenn die Gemeinde fehlerfrei werde, dann kannst du ja schon die Hälfte Briefe des Neuen Testaments kannst du schon wegschmeißen. Vergebt einander, brauchst du gar nicht mehr reinschreiben. Liebt einander brauchst auch nicht mehr reinschreiben, weil fehlerlose Leute sind leicht zu lieben, da braucht man gar keine Anweisung dazu. Seid geduldig miteinander, kannst du auch rausschmeißen, denn geduldig sind wir ja locker mit, die perfekt sind. Denken mal, wie viele Anweisungen im Neuen Testament uns gegeben wurden, wie wir als Christen untereinander behandeln müssen. Und das hat alles zu tun, weil wir noch so fehlerhaft sind. Darum, Jesus muss das Um- und Aufsein in einer wahren Gemeinde. Er ist das Ziel, er ist der Weg, er ist unser Ein und Alles. Von ihm lernen wir, von ihm hören wir, auf ihn sind wir fokussiert, zu ihm wachsen wir hin. Hör zu, jeder Leiter, der nicht alles tut, um die Menschen von Jesus abhängig zu machen, ist ein schlechter Leiter und hat am Ende des Tages versagt. Ich sage das noch einmal. Jeder christliche Leiter, der Menschen von sich abhängig macht und nicht alles tut, damit Menschen von Jesus abhängig werden, ist ein schlechter Leiter und hat versagt. Habt ihr das gehört? Und wenn du Teil einer Gemeindestruktur bist, wo du dich selbst abhängig gemacht hast von Menschen, dann möchte ich dir sagen, du hast dich auf einen gefährlichen Weg begeben. Die Bibel nennt das Götzendienst. Jeder Mensch, der Menschen ins Zentrum setzt und Jesus aus dem Zentrum nimmt, wird Enttäuschung erleben. Das kann ich dir schon versprechen. Denke mal, wie viele Ehen kaputt gegangen sind, weil wir vom Ehemann oder von der Ehefrau das erwarten, was wir nur von Jesus bekommen sollten. So viele Ehen gehen kaputt. Die meisten Leute gehen ja in die Ehe, damit sie jemand haben, damit sie jetzt ihre inneren Manko ausgefüllt haben können. Wie soll diese Ehe überhaupt funktionieren? Das kann ja gar nicht gehen. Ah, wenn ich meine Traumfrau habe, dann werde ich endlich glücklich sein. Ja, probier's nur, schau mal, wie weit du kommst. Schalt dein Telefon ab, es klingelt. Das kann ja gar nicht gut gehen. Denn Jesus füllt mein Manko aus. Jesus erfüllt mich. Jesus gibt mir alles, was ich brauche. Und darum, du musst dich jeden Tag daran erinnern, Gemeinde geht es primär um Jesus. Das ist das Allererste. Jetzt geht es aber in der Gemeinde nicht um Jesus, es geht um noch etwas. Im neuen Bund geht es um was? Geht es Jesus, Gott und um den Menschen. Und wenn wir nicht verstehen, was die Gemeinde betrifft, dass in der Gemeinde das Zentrum ist Jesus, aber danach geht es um den Menschen, um den Bruder, um die Schwester. Es geht nicht um Programme, es geht nicht um Wachstumsstrategien, es geht nicht darum, dass wir noch mehrere Menschen hinzubekommen können, es geht nicht darum, dass wir größer werden können, es geht um den Menschen. Wisst ihr, Gott ist in der Menschen-Business involviert. Wenn du, Debbie hatte so eine Vision vor nicht so langer Zeit, wo sie in dieser Vision, da kam sie ins Herz Gottes hinein und sie sah sie selbst drinnen im Herz Gottes und sie sah sie im Herzen Gottes und plötzlich sah sie, was? Menschen. Alles war voll Menschen. Wisst ihr, im Herz Gottes, wenn du ins Herz Gottes hineinschauen können würdest, du würdest Menschen sehen. Und wenn wenn nach dem Zentrum der Gemeinde nicht das Wichtigste ist, dass wir Menschen lieben, Menschen dienen, Menschen vergeben, Menschen annehmen, Menschen achten, Menschen ehren, dann haben wir versagt. Dann haben wir versagt. Denk einmal, soll ich es oder soll ich es nicht sagen? Ja, Herr Martin, ganz versteckt, okay, ich sag's. Weißt du, wenn wir uns ganz ehrlich sind, die meisten unserer Gottesdienste, die sind ja sehr menschenfeindlich. Ein Kind darf keinen Lärm machen, weil das stört. Ein Kind ist Mensch, oder nicht? Wenn der tanzt, so wie es mir nicht gefällt, dann muss er sich hinsetzen, weil das stört. Die Uhrzeit ist meistens auch sehr menschenfeindlich. Da sollte man Leute lieber schlafen lassen, als sie so früh am Sonntag aus dem Bett zu holen. Und wehe, ein Mensch stört das Programm, dann gibt's Zoff. Die Programme, die Theologien, die Lehren, unsere Glaubensgrundsätze. Ich kann euch so viele Dinge nennen, die in einem normalen Gottesdienstablauf wichtiger geworden sind als der Mensch. Und in der Gemeinde geht es um Jesus und geht es um Menschen, weil Jesus liebt die Menschen. Denke mal, ich stelle dir mal eine Frage. Ich habe diese Frage bei uns auf der Schule gestellt, der Schule, die wir in Brasilien haben. Und da habe ich mal eine Frage gestellt und ich habe gesagt, wenn du wissen würdest, und wir haben speziell über Finanzen gesprochen, nur über das Thema Finanzen. Und ich habe gesagt, wenn ihr 100% sicher wissen würde, weil Jesus jetzt in diesen Raum hereinsteigen würde, er würde hereintreten und er würde zu jedem von euch in die Augen schauen, und er würde zu jedem von euch sagen, in einer halben Stunde ist dein Leben abgelaufen. Abgelaufen, vorbei. würdest du dann mit den Finanzen genau gleich weiter umgehen, wie du bis jetzt umgegangen bist? Und alle haben gesagt, nein. Und ich habe gesagt, das heißt denn, dass du falsch mit den Finanzen umgehst. Denk darüber, denk einmal darüber nach. Am Ende deines Lebens, wann immer das kommen wird, was kannst du mitnehmen in den Himmel? Sag mir, was kannst du mitnehmen? Andere Menschen. Außer Menschen kommt nichts in den Himmel rein. Dein Gold braucht der Himmel nicht, weil im Himmel sind Straßen von Gold. Dein Haus braucht der Himmel nicht, da gibt es schon viel bessere Häuser. Es gibt nichts, was irgendjemand mitnehmen kann in den Himmel, außer andere Menschen, die wir für Jesus Christus gewonnen haben und die Jesus Christus als ihren Erretter und Herrn angenommen haben durch uns. Das ist das Einzige, was du mitnehmen kannst. Weißt du, ich hatte vor drei Jahren hatte ich einen Traum, einen total lebendigen Traum. Der Traum, der ging mir total durch Haut und Faser bis jetzt noch. Und in diesem Traum starb ich und kam in den Himmel. Und als ich im Himmel kam, da lief ein Mädchen auf mich zu, so vom Gefühl her, vom Traum, vielleicht ein 7-8-jähriges Mädchen, das lief auf mir zu, schrie ganz begeistert, Reinhard, Reinhard, Reinhard, wie schön, dass du hier bist. Es sprang mir auf den Schoß, es umarmte mich und es küsste mich auf die Lippen. Aber das war völlig rein, da war nichts irgendwie Komisches. Es war völlig rein, fühlte es sich an. Und das Kind küsste mich und dann kam die Mama dieses Kindes und sagt, Reinhard, seitdem du meine Tochter gerettet hast, hat meine Tochter nicht aufgehört zu reden, wie dankbar sie davor ist, dass du sie gerettet hast. Und dann plötzlich kamen Hunderte und Hunderte und Hunderte Kinder und die versammelten alle sich um mich und sagten, Reinhard, danke, dass wir hier sind jetzt durch dich. Reinhard, danke, Reinhard, danke. Und wisst ihr, plötzlich wurde mir bewusst, in unserem Verein Brasilien Kids, da geht es nicht um einen Verein, da geht es nicht um Waisenhäuser, da geht es nicht um Programme, da geht es nicht um noch etwas zu bauen, da geht es um Menschen. Und die Gemeinde, wenn die Gemeinde nicht aufhört, wenn sie nicht beginnt zu verstehen, sagen wir so, wenn die Gemeinde nicht beginnt zu verstehen, Gemeinde ist erstens Jesus zentriert, fokussiert und zweitens menschenorientiert, dann wirst du versuchen können, Gemeinde zu bauen, wie du willst, es wird immer in die Hose gehen. Das heißt, wenn das, was wir tun, nicht Menschen berührt, Menschen die Liebe weiterbringt, Menschen begegnet, Menschen verändert, Menschen die Liebe Jesus hautnah bringt, dann hat die Gemeinde versagt. Und wir wollen alle immer wissen, ja Reinhard, wie ist es denn? Wie soll man denn überhaupt sich treffen? Worum geht es da? Es geht um Jesus und Menschen, so simpel ist das. Wir haben es ja so kompliziert gemacht. Wie muss eine Gemeindeversammlung ausschauen? Eine Gemeindeversammlung muss so ausschauen, dass am Ende der Versammlung Jesus verherrlicht wurde und Menschen berührt wurden. Und wie du dann das erlebst, spielt überhaupt keine Rolle. Und wenn wir den Fokus von Jesus verlieren und die Orientierung der Menschen verlieren, dann haben wir ein Programm, eine Institution oder was auch immer. Und wenn wir schauen in die erste Gemeinde, genau da war es auch. Es ging ständig um zwei Dinge. Jesus, dem wurde nachgefolgt und Menschen wurden geliebt. Sie teilten sich einander, sie liebten einander, sie vergaben einander, sie ehrten einander. Und das ist das schwierige Konzept. Weißt du warum? Denn es ist viel, viel, viel leichter, einmal in der Woche einen Ort hinzupilgern, wo 500 Leute am Sessel sitzen und dann hörst du was an, das mehr oder weniger gut ist oder vielleicht doch oder vielleicht noch nicht so, schmeißt ein bisschen was rein ins Körper und gehst wieder nach Hause und lebst dein eigenes Leben. Und dann beschwerst du dich, sagst, ich habe den ja bezahlt, der hätte besser predigen können für das, was ich bezahlt habe. Nächste Woche kriegt er nur die Hälfte. Wir sind ja schuld an dieser ganzen Sache, weil wir gehen ja hin, weil wir was haben wollen und nicht, weil wir anderen Menschen dienen wollen. Stell dir vor, von jetzt an würdest du verstehen, Gemeinde sind Menschen und nicht Versammlungen. Gemeinde sind Menschen und nicht Gebäude. Gemeinde sind Menschen und nicht Programme. Gemeinde sind Menschen und nicht etwas Organisiertes. Weißt du, was das bedeuten würde? Du würdest von Anfang an nur mit zwei Dingen tun. Jesus fokussiert und wo kann ich anderen Menschen dienen? Und das ist im Grunde genommen der Ausdruck der Gemeinde. So hat Jesus es uns ja gelebt. Jesus war ständig Vater fokussiert und Menschen hat er gedient. Und wenn Jesus uns vorgelebt hat, wie Gemeindeleben sein soll, weil er ja in seinem Körper das getan hat und wir der Leib Christi auf dieser Erde sind, dann heißt das, wir müssen es ganz genau nachleben. Und so ist Gemeinde. Zeig mir mal, wo Jesus sich regelmäßig mit seinen Jüngern getroffen hat zum Gottesdienst. Zeig mir mal. Wo? Wo? Wie hat Jesus uns Gemeinde vorgelebt? Ganz normal im Alltag, Vater ist der Fokus und Menschen werden wir dienen. Vater ist der Fokus und Menschen werden wir dienen. Jesus' Leben war nicht organisiert. Jesus' Leben war wunderbar, vaterorientiert und spontan geleitet durch den Heiligen Geist. Und genauso ist auch das Gemeindeleben. Und wenn wir nicht aufhören, nicht wirklich absolut aufhören zu glauben, dass Gemeinde irgendetwas zu tun hat, mit wann wir uns wo treffen, dann werden wir niemals wahre Gemeinde leben können. Und ich zeige euch das noch später ganz auch klar in der Bibel. Gott will, dass wir Frucht bringen. Ich liebe den Johannes 15. Ich liebe diesen wunderbaren Abschnitt, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun, Vers 5. Und dann schau, was Jesus dann sagt. Er sagt, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wodurch wird der Vater verherrlicht? Ich lese euch noch einmal vor. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also wodurch verherrlichen wir als Christen, als Gemeinde den Vater? Wodurch? Viel Frucht bringen und seine Jünger sein. Das heißt, ihm nachfolgen, ihm gehören wir. Wir sind die Jünger von ihm, nicht von einer Gemeinde, nicht von einem Verein, nicht von einem Pastor, nicht von einem Propheten, nicht von einem Menschen. Wir sind seine Jünger und dadurch bringen wir viel Frucht. Und da ist die endlose Debatte. Ja, Reinhard, was ist denn die Frucht? Ich bin überzeugt, der Fabian kann euch das theologisch erklären, der soll das dann tun, wenn ich weg bin. Was ist die Frucht? Weißt du, Jesus hat nicht klipp und gar gesagt, was die Frucht ist, aber für mich hat er schon klipp und gar gesagt, nämlich im Kontext. Was ist der Kontext von dieser Frucht? Hör zu, die Frucht aber des Geistes ist, Wer kann mir die Frucht des Geistes hier ganz klar nennen? Liebe. Genau. Nein. Nur Liebe. Es gibt keine neuen Früchte des Geistes. Liebe, Friede, Freundlichkeit, Geduld. Nein. Im Griechischen gibt es nur ein, das ist in der Einzahl geschrieben, die Liebe, die Frucht des Geistes ist Liebe. Agape, göttliche Liebe. Sorry, das ist immer so. Ich habe sie früher auch so geglaubt, passt schon. Aber im original griechischen Urtext ist es klipp und klar, die Frucht des Geistes ist nur eine einzige Frucht und das ist Liebe. Und alle anderen 8 Wörter, die dann aufgezählt werden, die sind Ausdrücke der Liebe. Aber die Frucht ist Liebe. Und wenn Jesus sagt, wenn ihr viel Frucht bringt, dann werdet ihr meinen Vater verherrlichen, die Frucht ist Liebe. Wunderbar, ihr seid gute Schüler, ihr lernt toll mit mir. Aber Reinhard, wie wissen wir, dass die Frucht im Johannes 15 auch Liebe ist? Ja, schauen wir uns mal ein bisschen weiter, was da geschrieben wird. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Im Kontext von Fruchtbringen spricht Jesus ständig von was? Liebe. Liebe. Also die Frucht, die Jesus will, ist? Liebe. Was sagt Römer 13, Vers 8? Die Liebe ist die Erfüllung alles Gesetzes. Das heißt, Jesus will eine einzige Frucht von der Gemeinde. Und diese einzige Frucht, die er will, ist Liebe. Jetzt stell dir vor, wenn wir alles Komplizierte mal wegschmeißen würden und aufhören würden, uns zu fragen, die richtig gute, organische, lebendige Gemeinde Jesu Christi trifft sich wann? Wenn wir das nicht mehr fragen würden und fragen und sagen würden, nicht fragen würden, oder doch fragen würden. Okay, das war ich ein bisschen verwirrend. Geh zurück. Wenn wir aufhören, fragen zu würden, die gute, wahre, richtige, organische Gemeinde Jesu Christi trifft sich wann? Trifft sich wo? Leitet wer? Macht was? Nehmen wir mal an, alle diese Fragen, die du jetzt hast, die kommen jetzt weggelöscht, ausradiert, die gibt es nicht mehr. Und jetzt wird sie ersetzt durch eine einzige Frage. Die wahre, organische, wirkliche Gemeinde, die der Leib Jesu Christi ist, wie kann die am besten Liebe ausdrücken? Das ist die Frage. Stell dir vor, wenn du diese Frage stellen würdest, dann wäre es dir eigentlich wurscht, wann du dich wo mit wem triffst. Denn die Frage wäre, ich als Glied des Leibes Jesus, der Ausdruck der Liebe des Vaters ist, ich bin dazu berufen zu lieben. Wo kann ich heute lieben? Und plötzlich bringen wir Frucht. Denn die Liebe ist das, was niemals versagt. Glaube wird aufhören, Erkenntnis wird aufhören, das Prophetische wird aufhören, aber die Liebe, die bleibt auf ewig bestehen. Und wir haben die Gemeinde zu irgendetwas gemacht, was weiß ich was ist, aber was nicht ein Ausdruck von wahrer, praktischer, simpler, handangreifender Liebe ist. Und das müssen wir einmal in unserem Denken ändern. Wenn wir aufhören, uns zu fragen, wo können wir uns Gemeinde treffen, damit es uns alle gut geht, und sagen, wo kann ich als Glied des Leibes am besten heute meine Geschwister lieben? Weißt du, was geschehen wird? Das Treffen wird ein normales Resultat sein, ein ganz normales, es wird eine normale Auswirkung sein von ich ständig danach bestrebt zu sein, meine Geschwister zu lieben und die Menschen um mich herum zu lieben. Und wenn wir mal verstehen, dass es Gott um Menschen geht und dass Gott ständig darauf bedacht ist, Menschen seine Liebe weiterzugeben und dass Gott ständig nach Menschen sucht, die ihn gut repräsentieren, indem sie die anderen um sie herum lieben, dann werden wir uns als Leib Christi ganz natürlich formieren. Die Glieder werden natürlich zusammengefügt werden von Jesus selbst und wir werden immer mehr zu einem funktionierenden Leib Christi werden. Ja, aber Reinhard, bei mir in der Gemeinde, da sind ja die sind ja so lieblos. Schon interessant, dass wir uns immer Sorgen machen um die anderen, ja, und nicht um uns selbst. Hört zu, genau das habe ich euch gestern aufgeschrieben auf der Flipchart, die heute nicht mehr hier steht. Die Gemeinde ist Jesus fokussiert, Jesus zentriert, er ist im Zentrum und dann geht es nicht mehr um dich, dann geht es darum, dass du liebst, nicht geliebt wirst. Geliebt wirst du von Jesus. Wenn Jesus sagt, bleib in meiner Liebe, dann spricht er davon, dass du ständig dich von ihm geliebt weißt. Und wenn du dich ständig von ihm geliebt weißt, geliebt fühlst, geliebt bist, dann wirst du diese Liebe jetzt, was wirst du mit ihr tun? Sie weitergeben und sie weitertragen. Und wenn wir ähnlich verstehen würden, die wahre Gemeinde, die hat nur zwei einfache Bestreben, nämlich: Wie kann ich Jesus ähnlicher werden? Wie kann ich Jesus besser kennenlernen? Wie kann ich näher an Jesus Herz kommen? Wie kann ich ihm besser nachfolgen? Wie kann ich ihm mich besser hingeben? Wie kann ich ihm alles ausliefern? Und wie kann ich alle anderen Menschen lieben? Und wenn wir das, du persönlich als Einzelner, das zum Ziel machst, weißt du, was geschehen wird? Es wird sich ganz natürlicher Art und Weise der Leib Jesu Christi formieren, weil Jesus die Glieder zusammenfügt, die ihn als Haupt und als Ziel haben und einander lieben. Aber Reinhard, ist es doch nicht wichtig, eine große Gemeinde zu haben? Hör zu, das Thema ist vielleicht, haben wir vielleicht heute nicht die Zeit. Aber es ist schon interessant, wir haben diese Irrmeinung, dass eine Gemeinde mit vielen Menschen, die verändert dann die Stadt. Schau dir mal einmal die Wahrheit an. Komm nach Brasilien, wo ich lebe. In Brasilien sind 70 Millionen evangelikale Christen und es wird chaotischer. Weißt du warum? Weil eine große Masse von Menschen verändert gar nichts. Du kannst 5000 Körperteile in einen Raum hineinwerfen, das ist kein funktionierender Leib. Da hast du einfach 5000 Körperteile in einen Raum hineingeschmissen. Und denke mal, wie viele Menschen waren es ganz am Anfang? Die Bibel sagt in der Apostelgeschichte, diese haben die Welt auf den Kopf gestellt. Wie viele waren es? 120. Am Ende vom Dienst Jesus hatte nur 120. Die waren übrig geblieben. Und von diesen 120 waren wie viele Apostel, die hinausgegangen sind zu predigen? 12. Jetzt stell dir mal vor, wir haben die irre Meinung, dass je größer die Gemeinde ist, desto effektiver ist sie. Das ist absolut falsch. Die Wahrheit ist, je mehr Jesus das Haupt der Gemeinde ist und je mehr die Gemeinde absolut entschieden ist zu lieben, desto effektiver wird die Gemeinde auch sein. Ich denke an uns und Brazilian Kids Care. 2 Leute, eine Amerikanerin Debbie und ein Österreicher Reinhard, sahen die Not der Kinder in Brasilien und in ganz kurzer Zeit haben wir so vieles aufgebaut, was andere in was für sich wie viele Jahrzehnten nicht geschafft hätten. Die hatten mehr Ressourcen als mir, hätten mehr Wissen als mir. Als ich begonnen habe, konnte ich nicht mal Portugiesisch. Ich wusste nicht mal, wie man Verein buchstabiert auf Portugiesisch. Die Leute sagten, Reinhard, du brauchst einen Verein, das wächst ja alles so schnell. Ich habe gesagt, Verein, was ist das? Ich verstehe das nicht. Wir hatten gar nichts. Aber eins wussten wir, es geht um Jesus und wir müssen lieben. Und wenn ich zurücksehe und schaue, wie gewaltig es gewirkt werden kann, wenn Jesus das Zentrum ist, den wir uns entschieden haben zu lieben und nicht geliebt zu werden, weil geliebt werden wir von ihm, dann ist ein unwahrscheinliches Kraftpotenzial da. Und die Gemeinde, die in Kraft und Vollmacht und Autorität auf dieser Erde wandeln wird, ist nicht eine Gemeinde mit tausenden Menschen. Vielleicht wird sie tausende Menschen, aber darum geht es nicht. Es ist eine Gemeinde, die Jesus fokussiert ist und die im Alltag praktisch ständig Ausdrücke sucht, wo die Liebe Jesu Christi durch sie zu anderen hinkommen kann. Jetzt, wie schaut es aus mit, wie machen wir so einen praktischen Dienst in der Gemeinde? Wie schaut es aus, wie kann die Gemeinde funktionieren? Wie geht das? Wisst ihr, wir haben Gemeinde zu einem organisierten Projekt gemacht. Wir haben Gemeinde zu einem Gebäude gemacht. Denke mal drauf, wir alle haben das bestimmt schon gesagt. Gestern war ich in der Gemeinde. Das stimmt ja gar nicht. Weißt du, ich gehe zur Gemeinde. Wie kannst du zur Gemeinde gehen, wenn Gemeinde Menschen sind? Das kannst du nur dann gehen, wenn du zu Menschen gehst. Aber in dem Augenblick, wo Debbie und ich am Tisch sitzen und Tee trinken, ist die Gemeinde versammelt. In dem Augenblick, wo ich mit Gerhard einen Zirbel trinke, ist die Gemeinde versammelt. Um Gottes Willen, du trinkst einen Zirbel. Ich müsste mal den Gerhard seinen Zirbel probieren. Er hat nicht mehr so viel, sagt er. Okay, dürft's nicht probieren. Dürft's nicht, sorry Gerhard. Schnitt. Nichts, da gibt's nichts zum Probieren. Gibt's nichts zum Probieren. Er hat nicht mehr genug. Nächstes Jahr, Vorbestellung können Sie bei mir entgegennehmen. Aber denken mal, wie absurd wir an Gemeinde denken. Wir denken, am Mittwoch um 19 Uhr im Haus von Simon und Carmen, da trifft sich die Gemeinde, das ist Gemeinde. Ja, aber was ist, bevor jemand kommt, sind die nicht Gemeinde? Simon und Carmen mit den Kindern um den Frühstückstisch, wo die Kinder vielleicht sauer sind und böse sind und streiten, ist das nicht Gemeinde? Nein, das ist eine Familie, die streitet. So absurd denken wir. Wir denken, dass Gemeinde ist immer etwas Organisiertes, das Menschen organisieren. Aber Gemeinde sind Menschen, die Jesus Christus als ihren Herrn und Haupt angenommen hat und durch ihn verbunden sind. Das ist Gemeinde. Und wenn wir diesen Shift nicht machen in unserer Denkweise, weg vom wohin zu gehen und hin zum Sein, dann werden wir uns niemals als Gemeinde ausdrücken können. Denn die einzige Art und Weise, wo wir überhaupt daran denken, dass wir in der Gemeinde einen Dienst haben können, ist, wenn sie sich trifft. Und hier ist das große Dilemma. Das große Dilemma, Reinhard. Ich habe schon so gebetet, dass der Herr mir zeigen soll, was mein Dienst ist. Wisst ihr was? Wenn ich 1 Euro bekommen hätte, für jede Person, die uns eine Nachricht geschickt hätte, die uns eine Nachricht geschickt hat und gesagt hat, Reinhard, hast du ein prophetisches Wort für mich, um mir zu zeigen, was mein Dienst ist? Ich wäre stinkreich. Wirklich wahr. Ihr könnt meine Mitarbeiter fragen. Ich wäre stinkreich. Reinhard, was ist mein Dienst? Was ist meine Bestimmung? Was ist meine Berufung? Habt ihr euch das auch schon gefragt? Was ist denn meine Berufung? Eigentlich, Reinhard, hat mir jemand gesagt, du hast es leicht, du weißt, du bist Prophet und Lehrer, aber die anderen, was sollen die anderen wissen? Hört zu, ich werde euch zeigen, wie einfach das ist und wie verkorkst religiös wir es gemacht haben. Erstens, wir können niemals herausfinden, was unsere Berufung überhaupt ist im Leib Christi, wenn wir nicht aufhören, daran zu denken, dass Gemeinde kein Gebäude ist, zu dem wir gehen, wo es Programme gibt und Liturgie gibt und einen Pastor gibt. Das ist das Erste, was geschehen muss. Du musst so denken, Gemeinde sind Menschen, die verbunden sind durch Jesus Christus. Okay oder nicht okay? Gemeinde sind Menschen, die verbunden sind durch Jesus Christus. Und wenn du mal diese Denkweise nicht änderst, dann wirst du deinen Dienst niemals entdecken. Dann wirst du deine Berufung niemals entdecken. Und weißt du warum? Weil wenn du an Dienst denkst, wenn du an Berufung denkst, wenn du daran denkst, auch für den Herrn einen Dienst zu haben, dann denkst du an was? Du denkst automatisch an eine Ansammlung von Menschen, vor denen du was tun darfst. Der Lobpreisdienst, der Ordnerdienst, der Befreiungsdienst. Die meisten, die Befreiungsdienst schenken, die brauchen mehr Befreiung als die anderen, denen sie Befreiung schenken versuchen. Und wir haben eine ganze Anzahl von Diensten kreiert. Und der Dienst, der beschränkt sich auf was? Der Dienst, der beschränkt sich auf den Moment, wenn die Leute sich treffen. Hört zu, da sind, was weiß ich, 400 Leute hin. Jeder von euch hat einen Dienst, habt ihr das gewusst? Jeder in diesem Raum hat einen von Gott gegebenen Dienst am Leib Christi. Was? Hör zu, wenn du keinen Dienst hättest am und im Leib Christi, dann wärest du ein totes Glied, dann müssten wir dich amputieren. Jedes einzelne lebendige Gliedleid hat einen Auftrag. Aber das große Problem ist, dass wir denken, Gemeinde ist dann, wenn wir uns an einem bestimmten Ort, zur bestimmten Zeit treffen und wie sollen hierinnen 400 Leute gleichzeitig einen Dienst tun? Das geht ja gar nicht. Wenn ja jeder nur 10 Minuten verwenden würde dafür, dann wären das 4000 Minuten. Du ein bisschen Mathematik mal machen. 4000 Minuten, Tage würden wir dafür brauchen, damit jeder nur 10 Minuten dienen kann. Und das ist diese Absurdität. Wir denken, Dienst hat etwas zu tun mit, wann wir uns wo treffen. Weil wir immer noch überzeugt sind, Gemeinde hat damit zu tun, wann wir uns treffen. Gemeinde ist, was wir sind. Und ich zeige euch das klipp und klar von der Bibel. Jeder Christ in dieser Welt, jeder Mensch, der ein Teil des Leibes Christi ist, nicht Teil einer Institution ist. Hör zu, Paulus hat ja sehr viele Briefe geschrieben. Wir wissen ja, mehr als die Hälfte Briefe des Neuen Testaments hat dieser einzige Mann uns geschrieben, der Apostel Paulus. Ich nehme einfach einmal irgendwo eine Person hier raus aus der Menge, die ich nicht kenne, so einfach als Versuchskaninchen. Nehmen wir, mal Dichter, du in der ersten Reihe, zweiter, wie heißt denn du? Bleib ruhig, wo du bist. Wie heißt denn du? Wo kommst denn du her? Niederösterreich. Bist du Teil einer Gemeinde? Nicht? Irgendjemand bitte führt Sie jetzt zu Jesus als Ihren Herrn und der Retter? Du bist nicht Teil einer organisierten Institution. Das war auch nicht meine Frage. Okay, also du bist Teil der Gemeinde. Wunderbar, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Schau her, Ihre Antwort war automatisch nein. Weißt du warum? Weil wir denken, Gemeinde ist eine organisierte Gruppe von Menschen, wo irgendjemand oben das Sagen hat. So denken wir alle. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass jetzt, ich habe keinen Dienst, weil ich bin nicht Teil einer Gemeinde. Denk einmal, wie absurd dieses Denken ist. Wenn der Apostel Paul, in welcher Stadt bist du? Herzogenburg. Wenn der Apostel Paulus einen Brief geschrieben hätte an die Gemeinde in deiner Stadt, kennst du in deiner Stadt Gemeinden? Gibt es da welche? Wie heißt denn eine? Gesunde Gemeinde Dulnerfeld. Wie heißt die? Gesunde Gemeinde Dulnerfeld? Gesunde Gemeinde Dulnerfeld. Wenn der Apostel Paulus einen Brief geschrieben hätte an die Gemeinde in Dulnerfeld, was denkt ihr, was er geschrieben hätte? An die Gemeinde in Dulnerfeld. Ja, was ist, wenn es da 5 gibt? Ja, da gibt es ja nicht 5, es gibt ja nur eine. Was wir als Gemeinde geschaffen und kreiert haben, ist nicht Gemeinde. Paulus hat ganz einfach geschrieben, an die Gemeinde in Ephesus, an die Gemeinde zu Galatien, eine Region, wo viele Menschen sich in vielen Häusern getroffen haben. Paulus schreibt das an die Gemeinden in Galatien, an die Gemeinde zu Korinth, an die Gemeinde. Wenn Paulus hat niemals an eine kleine Gruppe von menschlich organisierten Institutionen etwas hingeschrieben. Er hat geschrieben an die Gemeinde, weil er verstanden hat, wo Jesus Christus das Haupt ist und Menschen zusammengefügt sind, das ist die Gemeinde. Und wir haben dieses Verständnis verloren. Denke mal, wie oft der Paulus sagt, dass er so bewegt ist davon, von ihrer Liebe zu allen Heiligen. Was bedeutet das? Wir alle, die Jesus Christus als unseren Herrn angenommen haben, wir sind die Gemeinde. Nachdem wir die Gemeinde sind, darf er selbst uns zusammenzufügen, mit wem und wann und wo er das gerne haben möchte. Aber das heißt nicht dann, dass nur das die Gemeinde ist, sondern Gemeinde sind Christen, sind Menschen, die Jesus Christus als ihren Herrn angenommen haben. Und da müssen wir dieses Umdenken lernen, nämlich, Jesus Christus hat klipp und klar etwas Interessantes getan. Er hat in die Gemeinde 5 Dienstgaben freigesetzt. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Und das ist so falsch gelaufen. Der Evangelist Reinhard Bonnke, der macht große Kampagnen mit Millionen von Menschen, die führt sie dann zu Jesus. Hör zu. Billy Graham hat selbst gesagt, gegen Ende seines Lebens, einer der größten Evangelisten dieses Jahrhunderts, hat am Ende seines Lebens gesagt, zurückblickend hat er es falsch gemacht. Er hat gesagt, zurückblickend hat er seinen Dienst falsch ausgeübt. Würde er nochmal beginnen können, dann würde er sich selbst und die Gabe, die er von Gott ist, in anderen Menschen investieren, damit die anderen Menschen die gute Nachricht von Jesus predigen. Die Aposteln tun was? Die Aposteln sind die Autoritätspersonen. Wir müssen uns eine simple Grundsatzfrage stellen. Warum hat Jesus diese Aposteln, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer überhaupt der Gemeinde gegeben? Wenn wir diese Grundsatzfrage nicht stellen und beantworten, werden wir auch nicht verstehen können, wie Gemeinde im Praktischen leben kann und sich ausdrücken kann. Warum hat er sie gegeben? Epheser 4 sagt klipp und klar, als er in den Himmel auffuhr, Jesus Christus, wisst ihr, Gott, der Vater, hat nicht Apostel in die Gemeinde gesetzt. Es war Jesus Christus. Warum hat er es getan? Jesus Christus hatte eine ganz simple Strategie. Er wusste, er ist der Apostel, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist der größte Prophet. Er ist der größte Evangelist. Er ist der gute Hirte und er ist der größte Lehrer. Und ich werde das bewusst auslassen, um der Zeit willen. Ich habe Bibelstellen für alle diese 5 Gaben, Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte, Lehrer, die Jesus als solchen beschreiben. Jesus wird Prophet genannt, Jesus wird Apostel genannt, Jesus hat sich selbst der gute Pastor und Hirte genannt, Jesus wurde Lehrer genannt und Jesus wurde Evangelist genannt. Er war alle fünf und als Jesus diese Erde verließ und den Himmel auffuhr, hatte er was gesagt? Das, was ich begonnen habe, das muss weitergeführt werden. Aber wie? Durch meinen Körper. Wenn es durch meinen Leib weitergeführt werden muss, dann wie kann ich das machen? Ich kann es so machen, indem ich mich selbst in fünf aufteile, in Aposteln, in Propheten, in Evangelisten, in Lehrer, in Pastoren. Und diese fünf haben dann einen simplen Job, nämlich den Rest des Leibes dazu zu motivieren, zu engagieren, freizusetzen, dass die meinen Dienst auf der Erde weiterführen. Schau. Schau, wie klar das hier in der Bibel steht, in Epheser Kapitel 4. Da sagt er, dass er hat die Aposteln, Propheten, Evangelisten, Lehrer und Pastoren gegeben zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Stell dir mal vor, wenn Jesus diese fünf gegeben hatte, nicht um den Dienst zu tun, sondern damit jeder einzelne Christ den Dienst tut, was wäre, wenn wir verstehen würden, das ist Gemeinde? Was haben wir getan? Wir haben diese auf ein Pult gestellt, auf eine Position gehoben, haben ihnen die besondere Aufgabe gegeben, haben gesagt, hey, du bist Prophet, du tust prophetisch reden. Du bist Apostel, du gehst hinaus Gemeinde gründen. Du bist Evangelist, du gehst hinaus evangelisieren. Du bist der Lehrer, du lehrst. Du bist der Pastor, du betreust die Gemeinde. Das ist völlig falsch. Es ist von der Bibel her völlig falsch. Der Grund, warum wir keinen funktionierenden Leib Christi heute haben und keine christliche Gemeinde, die Jesus so repräsentiert, wie er tatsächlich repräsentiert sein müsste, ist, weil diese fünf Gaben den Dienst gemacht haben und nicht nur die restlichen Glieder nicht dazu freigesetzt haben, den Dienst zu tun, sondern es den restlichen Gliedern verboten haben, den Dienst zu tun. Verboten haben, den Dienst zu tun. Der Dienst der Gemeinde muss durch die Gemeinde geschehen und niemals durch irgendwelche Leute, die auf irgendeine Position gehoben wurden. Und genau hier haben wir eines der Grundprobleme der kranken Gemeinde heute. Dass diejenigen, die sich als Dienstgaben wissen, die haben sich auf eine Position gestellt und die tun jetzt den Dienst. Ich hatte vor kurzem eine Veranstaltung in einer Stadt in Goiânia. Die haben wir, glaube ich, sogar verdeutscht. Wir machten eine dreitägige Veranstaltung über das Übernatürliche. Und ich habe da circa, ich weiß gar nicht wie viel, 10, 15, Debbie, kannst du dich erinnern, Schüler mitgehabt von unserer Schule, vielleicht 20 Schüler von unserer Schule des prophetischen Übernatürlichen. Und dann kam es ein Moment, ich habe gesagt, okay, wir werden jetzt euch dienen, mit prophetischen Worten, mit Gebet für Heilung, Zeichen und Wunder und. Und ich habe gesagt, okay, jeder, der jetzt irgendetwas braucht, der ein Wunder erleben muss, der irgendetwas von Gott braucht, kommt jetzt nach vorne. Und ich setze mich hin. Ich habe mich geweigert, für eine einzige Person zu beten. Fragte Debbie. Ich saß neben Debbie. Diese Leute, unsere Studenten, die haben vielleicht eineinhalb Stunden lang gedient und Leute kamen zu mir. Ich habe sie alle weggeschickt. Alle weggeschickt. Ich habe mit keiner Person geredet, ich habe für keine Person gebetet. Wir hatten Dutzende von Wunder, wir hatten Zeugnisse, die sind reingekommen von gewaltigen Manifestationen, Wirken des Geistes Gottes, wo Jesus Christus sich ausgedrückt hat durch den Leib. Und wisst ihr, und das ist etwas, wo wir wieder zurück hinkommen müssen. Wenn ich nicht dazu von Gott verwendet werden kann, um dich zu animieren, dass du Jesus fokussiert bist, dass du Jesus konzentriert bist und dass du Jesus jetzt dienst in deiner Einzigartigkeit, dann habe ich am Ende meines Tages versagt. Denn ich bin nicht dazu hier, um den Dienst zu tun. Ich bin dazu hier, um euch freizusetzen in dem, was der Herr für euch hat. Wo immer das ist, wie immer das auch aussieht, du bist dazu berufen, den Dienst zu tun. Es steht klipp und klar, er hat diese Dienstgaben in die Gemeinde gesetzt, um den Leib zuzubereiten zum Werk des Dienstes. Das heißt, ihr seid dazu berufen, den Dienst zu tun. Aber jetzt habe ich die Frage, Reinhard, wie geht das denn ganz praktisch? Ich möchte ein bisschen sehen, wie man das praktisch leben kann. Wie macht man das im Gemeindeleben, dass man einfach auch so praktisch dienst? Ich habe hier sehr viel nachgegrübelt und sehr viel nachgedacht und mir gedacht, wie kann ich euch das auch von der Bibel her am besten geben? Und dann kam ich auf etwas sehr Interessantes. Und zwar, da gibt es einen wunderbaren Bibelabschnitt vom Apostel Paulus über den Leib. Und im Leib beschreibt er die verschiedenen Dienste. Schau mal, wie genial das ist. Wenn du lernen möchtest, wie auch du dich ausdrücken kannst im Leib Christi, wie du deine Berufung leben kannst im Leib Christi, wie du deinen Dienst haben kannst im Leib Christi, dann musst du einige Dinge musst du dann tun. Nicht lernen, tun. Okay? Ich gebe euch praktische Dinge, die ihr tun müsst, in die Tat umsetzen müsst, damit ihr das auch erleben könnt. Erstens, ihr müsst die Idee, den Gedanken verwerfen, dass Dienst etwas Geistliches ist. Wisst ihr, das ist ein diabolischer Gedanke. Derjenige, der predigt, hat einen Dienst. Derjenige, der das Klo dienst, hat keinen Dienst. Das ist so unbiblisch. Es gibt diese Teilung von geistlich und natürlich nicht in der Bibel. Das ist griechisch-philosophisches Denken, das ist nicht hebräische Denkkultur und das ist nicht biblische Denkkultur. Aber genau das haben wir gemacht. Wir haben Dienst sofort als etwas Geistliches gemacht. Und ich zeige euch vom Wort Gottes, dass das nicht so ist. Dass das Erste, was du tun musst, du musst die Idee verwerfen, den Gedanken vehement verwerfen, dass Dienst etwas Geistliches ist. Dienst ist nicht etwas Geistliches. Dienst ist einfach das, was du tust, wenn du die Liebe Jesus Christus durch dich ausdrückst. Zweitens, du musst vehement den Gedanken verwerfen, dass Dienst sich in Versammlungen ausdrücken muss. Ich sage das noch einmal. Du musst vehement den Gedanken verwerfen, dass mein Dienst, um ihn auszudrücken, brauche ich eine Versammlung, eine Ansammlung von Menschen. Das musst du verwerfen und ich zeige dir das dann noch. Drittens, du musst aufhören daran zu denken, dass Gemeinde irgendetwas anderes ist außer Menschen. Gemeinde ist Menschen, die miteinander verbunden sind durch Jesus Christus und das Haupt. Schau dir Römer 12 an, dieser Abschnitt, ich finde den faszinierend. Römer 12 von Vers 4 bis Vers 15. Hier werden 13 Dienste erwähnt. 13 Dienste erwähnt. Und es wird uns genau gesagt, wie wir diese Dienste ausüben sollen. Also wenn du Teil eines Leibes bist, Teil einer Gemeinde bist, dann sollst du einen Dienst haben. Und schau mal, wie Paulus das hier genial sagt. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, er spricht hier von was? Von einem Leib. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christi und haben untereinander und sind untereinander einzelne Glieder, aber wir haben verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnaden. Was sagt Paulus hier? Jeder Christ ist Teil eines Leibes. Und da wir Teil eines Leibes sind, wir sind wir viele Glieder, wir sind alle verschieden und jedes Glied hat einen Dienst, einen Auftrag. Und jetzt sagt uns Paulus, wie wir diesen Dienst ausführen sollen in der Gemeinde, im Leib. Er spricht hier klipp und klar. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie mit Übereinstimmung mit dem Glauben. Also er sagt mal, wenn der Herr dich dazu berufen hat, dass dein Dienst ist, eben in der Gabe der Weissagung zu dienen, dann sollst du es dem Glauben gemäß tun. So weit, so gut. Das ist dir noch zu verstehen. Ah, toll, wir treffen uns am Mittwoch um 19 Uhr im Haus. Jeden Mittwoch. Schön, das ist unsere Gemeindeversammlung. Und ich habe den Dienst der Weissagung. Also am Mittwoch komme ich dran. Schön. Freue mich schon richtig am Mittwoch. Da kann ich mich wieder profilieren. Da kann ich wieder zeigen, wie ich tolle Gaben habe. Da kann ich mal wieder, ähnlich kommt der Mittwoch. Weil Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag ist relativ fad, aber Mittwoch am Abend, da kann ich wieder. Ja, weißt du, wenn es darum geht, um Dienst am Leib, geht es nie, nie und schon niemals um die Gabe. Es geht immer um den Leib und um das Haupt. Aber schau, was der Apostel Paulus weiter sagt. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Dieses griechische Wort ist ganz klar, es bedeutet einfach zu dienen. Das heißt, manche Leute sind einfach dazu berufen, im Leib zu dienen. Jetzt stell dir mal vor, nehmen wir mal an, Gott hat die liebe Hanna, die hier in der ersten Reihe sitzt und bitte betet für Debbie und mich, die kommt jetzt einen Monat zu uns, damit das auch alles gut geht. Ein Monat mit der Hanna im Haus, könnt ihr euch das vorstellen? Das war ein Scherz, wir lieben die Hanna sehr. Aber stell dir mal, angeblich die Hanna hätte von Gott die Berufung bekommen, in dem Leib zu dienen. Was auch immer das bedeutet. Einfach dem Leib zu dienen. Ich stell dir vor, in unserem Konzept bedeutet das, dass sie maximal, absolut maximal, einmal oder zweimal in der Woche für eine relativ kurze Zeit ihre Berufung nachgeben kann. Und den Rest? Den Rest der Woche ist sie ein funktionsloses Glied? Den Rest der Woche ist ein Glied, das nichts zu tun hat? Wenn wir nicht aufhören zu denken, dass Gemeinde hat zu tun mit Treffen, mit Zusammenkommen, mit Versammlung, mit Organisation, werden wir niemals uns als Leib Christi ausdrücken können. Wenn sie berufen wäre zu dienen, weißt du, was das bedeutet? In dem Augenblick, wo sie zu Hause das Geschirr abräumt, hat sie ihren Dienst getan. Hat sie ihre Berufung gelebt. In dem Augenblick, wo sie sieht, dass irgendjemand anders etwas braucht, sie geht bei der Tür raus und sieht einen anderen Bruder und Schwester, sie tragt die Tasche für den, in dem Augenblick hat sie ihre Berufung gelebt. Aber wir denken so eingeengt. Aber schau, der Apostel Paulus sagt dir noch weiter. Der lehrt, der dient in der Lehre. Jetzt stell dir vor, du hast eine Gemeinde mit 400 Leuten und da haben 300, oder sagen wir nicht 300, sagen wir 30, haben die Berufung der Lehre. Wie machst du denn das? Wie machst du denn das? Der kommt höchstens zweimal im Jahr dran. 52 Wochen hat das Jahr, einmal in der Woche treffen wir uns, der kommt nicht mal einmal, nicht mal zweimal im Jahr, kann der seine Berufung leben. Seht ihr, wie absurd es ist, daran zu denken, dass Gemeinde hat zu tun mit Treffen, mit Zusammenkommen. Gemeinde hat zu tun, dass ein Leib von vielen Gliedern und wo immer wir sind, müssen wir unsere Berufung ausleben. Schau mal, er macht noch weiter. Und wer ermahnt, der diene in der Ermahnung. Ah, das ist mein Lieblingsdienst, ja. Den habe ich auch. Hey, so geht das nicht, lieber Bruder. Setz dich da hinten hin, die Reihe ist für die hochwichtigen Personen reserviert. Ich habe den Dienst der Mahnung, weißt du? Ah, diese Kleider sollst du nicht tragen im Haus des Herrn. Nein, nein, nein, Lederhosen. Sowas geht ja gar nicht. Wir sind im Haus Gottes hier. Aber denk einmal, weißt du, das Wort wurde so furchtbar übersetzt. Im Griechischen ist das ein Wort, das gar nichts damit zu tun hat, so wie wir Ermahnung verstehen. Es ist das Wort Parakaleo. Das Wort Parakaleo vom Griechischen, das ist das Zeitwort von dem, was für den Heiligen Geist verwendet wird, der auf deine Seite gerufen ist, um dich zu ermutigen. Dich anzufeuern, dich anzuspornen, dich zu helfen. Und was Paulus hier sagt, ist Folgendes. Wenn jemand den Dienst hat der Ermutigung, der soll ermutigen. Jetzt stell dir vor, nehmen wir mal an, Debbie hat den Dienst der Ermutigung. Das ist ihre Berufung von Gott im Leib Christi. Wisst ihr, was das Tragische ist an der Art und Weise, wie wir Gemeinde denken? Das Tragische daran ist, dass die Gemeinde entmutigt ist, weil die, die eine Berufung hat, sie entmutigt, die kommt nur einmal in der Woche für 10 Minuten dran. Montag bist du entmutigt, Dienstag bist du entmutigt, Mittwoch bist du entmutigt, Donnerstag bist du entmutigt, Freitag um 19 Uhr treffen wir uns, da bin ich entmutigt. Aber Samstag bin ich schon wieder entmutigt und Sonntag auch. Ach, das Christenleben ist so schwer. Gott sei Dank kommt unser einmal in der Woche unser Treffen, weil dann kann ich nicht warten. Dann schaue ich der Debbie tief in die Augen und sage, Debbie, hast du nicht was für mich? Ein Wort der Ermutigung? Und Debbie sagt, ja, das ist meine Berufung. Ich habe was für dich vom Herrn. Wir leben so, weil wir denken, so ist Gemeinde. Aber wenn das Glied im Leib die Berufung hat, der Ermutigung, weißt du, was dann sein wird? Wenn sie Jesus fokussiert ist, Jesus konzentriert ist, und wenn sie sagt, das Wichtigste im Leib ist, in Liebe zu wandeln, praktisch jeden Tag, wenn sie in der Früh auf ihrem Bettchen sitzt mit Jesus, sagt Jesus, ruf mal diese Nummer an, weil da braucht jemand im Leib Ermutigung. Und du rufst an. Und diese Person sagt, wow, ich war gerade so down. Danke, du hast mich so ermutigt. Und dann gehst du woanders hin und gehst du mal, lass mal deinen Tagesablauf ein bisschen auf die Seite und gehst zu einem Bruder hin und du drückst ihn einfach und sagst, ich habe einfach so am Herzen, ich muss dich zu drücken. Und diese Person sagt, ich war so ermutigt, danke. Wenn wir nicht aufhören zu denken, das Leib Christi drückt sich im Zusammenkommen nur aus, dann werden wir kein funktionierender Leib Christi werden auf dieser Welt. Schon niemals wird es so geschehen. Schau, was der Apostel Paulus weiter sagt. Wer gibt, der gebe in Einfalt. Das ist meine Berufung. Der Mission, meine Berufung ist zu geben. Als wir geheiratet haben vor 36 Jahren, habe ich zu Debbie gesagt, zwei Dinge machen wir niemals. Schulden, wir werden niemals irgendwo Schulden machen. Und das Zweite, was wir niemals tun werden, wir werden niemals irgendjemand um einen Cent bitten. Wir werden ein Leben leben von verrückter, extremer, radikaler Großzügigkeit. Wir haben es uns persönlich zum Ziel gesetzt, bevor Jesus wiederkommt und unser Leben auf dieser Erde zu Ende geht, dass wir jedes Jahr mit 1% von unserem Einkommen leben und 99% weggeben. Das ist meine Berufung, zu geben. Aber stell dir mal vor, wie haben wir das gemacht? Wir haben das so gemacht. Ah, der hat den Dienst des Gebens. Also er kommt dran am Sonntag um 10 Uhr. Wenn der Typ da oben steht und sagt, gebt alle ins Haus des Herrn, vergesst nicht, dann komme ich dran und darf meinen Dienst ausdrücken. Wie absurd der Gedanke doch ist, dass Gemeinde damit zu tun hat, wann wir uns wo treffen. Gemeinde muss Leben sein. Wisst ihr, als ich das verstanden habe, habe ich begonnen, mein Leben ganz anders zu leben. Ich lebe mein Leben so natürliche Art und Weise mit dem Haupt connected, dass ich auf den verrücktesten Plätzen gegeben habe. Und dort hat sich Jesus durch mich ausgedrückt. Ich kann mich erinnern, wir saßen in einem Restaurant, wir kamen von einer sehr langen Reise zurück nach Hause, wir waren beide sehr müde, wir hatten so 1,5 Stunden vom Flughafen nach Hause zu fahren. Wir fuhren in ein Restaurant, um Frühstück zu essen und da plötzlich sagt Debbie zu mir, ach, ich habe so irgendwie eine Last für diese Kellnerin. Irgendwie so spüre ich, dass diese Kellnerin, die rackert sich ab finanziell und ist eine ledige Mutter und habe so eine Last für sie. Und wir haben dieser Dame dann ein Trinkgeld gegeben, das, ich glaube, 8-mal so hoch war wie die Rechnung des Essens. Wisst ihr, was geschehen ist? Das gesamte Personal, inklusive der Chef des Restaurants, von der Küche sind sie alle rausgekommen, um diese zwei verrückten Leute zu sehen. Und wir konnten ihr die Liebe Jesus dort weitergeben und zeigen. Was haben wir getan? Es ist meine Gabe zu geben, am Sonntag ins Körbchen. Aber wenn wir verstehen würden, dass der Leib Christi Menschen sind, denen wir verpflichtet sind, gegenüber sie zu lieben, so wie Jesus uns geliebt hat, dann würden wir so leben, dass wir ständig Ausdruck suchen, unsere Berufung zu leben. Ich kann mich erinnern, als ich eines Tages im Gottesdienst ging in Amerika bei Morningstar und ich hatte $100 mit, weil ich wollte an diesem Tag $100 ins Körbchen schmeißen. Und als die Zeit kam, wo das Körbchen durch die Runden ging, sagte der Herr zu mir, nicht ins Körbchen rein, da gehört das nicht rein. Und ich sagte, okay, wohin? Und er sagt, siehst du da drüben den Mann mit dem großen Bart? Den gehst du jetzt hin zu ihm und gibst ihm die $100. Und du schaust ihm in die Augen und du sagst ihm, Kenny, Das Geld darfst du für nichts anderes verwenden, außer dass du morgen mit deiner Frau in ein schönes Restaurant zum Essen führst und du musst das ganze Geld ausgeben für ein schönes Essen. Und der Mann brach zusammen und heulte wie ein kleines Kind. Der Mann hat seine Firma aufgegeben, alles aufgelöst und hat ein Haus begonnen für kaputte, zerstörte Teenies. Und der Mann hat zu mir gesagt, Reinhard, gestern hat mir die Dini, meine Frau, gesagt, Kenny, ich hätte so gern mal wieder mit dir in einem netten Restaurant gegessen. Seit über einem Jahr konnten wir nicht ausgehen und ich schaute meiner Frau in die Augen und ich musste sagen, Dini, es tut mir leid, wir haben das Geld nicht. Wir haben etwas Absurdes gemacht aus dem, was Jesus Gemeinde nennt. Eine Organisation, wo ein paar den Dienst tun oder recht gelähmt und verkrüppelt einmal in der Woche, wo sitzt und den anderen zuhört. Wenn wir verstehen würden, es geht um Jesus und es geht darum, dass wir Frucht bringen, nämlich Menschen lieben. Und wenn es dein Auftrag ist zu geben, dann sagst du, öffnest du dein Herz und sagst, Herr, wo kann ich in der Gemeinde geben? Und wenn du anfängst, größer zu denken, nicht so kleinkariert mit einem kleinen Grüppchen zu denken, sondern verstehst, wir sind viele verschiedene Glieder, aber alle sind ein Leib, plötzlich wirst du merken, wie der Herr selbst, das Haupt, dich verwenden wird, seinen Leib überall, wo du hinkommst, zu segnen und zu aufbauen. Aber Rainer, das passt doch nicht, weil das ist dann nicht meine Gemeinde. Weil meine Gemeinde trifft sich ja dort. Ich kann doch dem nicht von einer anderen Gemeinde was geben. Seht ihr, wie absurd wir denken? Meine Gemeinde und die andere Gemeinde. Die Gemeinde gehört nur einem und der heißt Jesus Christus. Das ist die einzige Gemeinde, die es gibt. Die gehört Jesus Christus. Und wenn wir verstehen, nur verstehen würden, dass wenn wir mit dem, was der Herr uns berufen hat, dem Leib dienen, und das bedeutet nicht einmal in der Woche bei einem Treffen, sondern es bedeutet bei jeder Gelegenheit, angeleitet vom Heiligen Geist, dann würde der Leib natürlich wachsen, ganz natürlich, organisch, groß, stark und gesund werden und jeder würde jeden auferbauen. Schau, was der Apostel Paulus weiter sagt. Wer vorsteht, der tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, der übt mit Freudigkeit. Schau dir mal diese Aussage an. Paulus spricht davon, dass es im Leib Christi verschiedene Dienste gibt. Okay? Verschiedene Berufungen, verschiedene Dienste gibt es im Leib Christi. Das sagt Paulus. Und dann sagt Paulus, einige sind berufen, Barmherzigkeit zu üben. Ja, ich habe den Dienst der Barmherzigkeit. Am Sonntag geht es wieder los, da kann ich wieder meinen Dienst machen. Am Sonntag sitzen Leute drinnen und so viele, ihr wisst, ein bisschen weniger hören, ein bisschen mehr tun, das euch gut tun. Ein bisschen weniger neue Offenbarung suchen und ein bisschen mehr die ihr schon habt, anwenden, würde euch alle gut tun. Wir sind alle so fette Schafe, die noch mehr essen wollen und essen wollen, essen wollen, essen wollen. Einmal ein bisschen raus und ein bisschen tun, meine lieben Freunde. Wenn Jesus dir den Dienst der Barmherzigkeit gegeben hat, dann sag mal, Jesus, es geht um dich. Ich weiß, ich habe diesen Dienst, diese Berufung. Ich werde Barmherzigkeit üben bei jeder Gelegenheit an deinen Kindern. Und der Leib wird blühen, der Leib wird sich auferbaut fühlen. Schau, was der Apostel Paulus hier weiter sagt. Er sagt, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer den anderen hervor. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Übt willig Gastfreundschaft. Er spricht hier vom Leib und von den Gliedern, die alle verschiedene Aufgaben haben. Seid willig in der Gastfreundschaft. Wie willst denn du Gastfreundschaft üben am Sonntag um 9.30 Uhr, wenn du um 11.30 Uhr wieder heimgehst? Geht ja gar nicht. Wenn ich mir diese Dinge anschaue, die der Apostel hier geschrieben hat, dann spricht das nicht von einem Treffen, sondern dann spricht es von dem Lebensstil der Glieder des Leibes. Und schau, er sagt noch weiter, weinen mit den Weinenden und freuen mit den Freunden. Die Tatsache ist, die Weinenden, die weinen ja gar nicht im Gottesdienst von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr, weil da müssen sie ja gut die Miene zum bösen Spülen machen. Weil wenn sie bei der Tür reinkommen und du fragst, du, wie geht's dir, sagen sie, gut. Und wenn sie rausgehen, weinen sie wieder. Was haben wir gemacht? Wir wollen nicht aufhören, Gemeinde zu einem Treffen zu machen. Und wenn du das nicht änderst in deinem Leben, dann wirst du nicht begreifen, was ich versucht habe, dir heute hier zu lehren. Aber wenn du bereit bist zu verstehen, dass wir sind Glieder an einem Leib. Und in diesem einen Leib geht es darum, dass Jesus das Zentrum ist, in mir, bei mir, in uns, in unseren Treffen. Und da geht es darum, dass Menschen berührt werden mit der Liebe Gottes. Das ist die Frucht, die er will. Debbie hat eine außergewöhnliche Gabe im Leib Christi. Und das ist die Gabe des Kochens. Die hat den Nebeneffekt, dass die Hosen nicht mehr passen nach kurzer Zeit bei uns. Also nimmt ein größeres Gewand mit, Hannah. Das kann ich dir gleich schon jetzt sagen. Aber wisst ihr, wenn ich sehe, wie viele Menschen im Leib Christi bei mir zu Hause an meinem Esstisch tief berührt wurden von der Liebe Gottes, weil Debbie 6, 7, 8, 9, 10 Stunden gestanden ist. Wir geben mehr Geld für Essen aus jeden Monat, wie wahrscheinlich die meisten von euch für Miete ausgeben, auch wenn du in einem großen, schönen Haus wohnst. Und oft habe ich mir gedacht, ich sollte der Debbie ein Budget setzen und Grenzen geben. Und jedes Mal, wenn ich den Gedanken habe, verwerfe ich ihn sofort, weil ich weiß, ihre Berufung für den Leib Christi ist, den Tisch so herzuzaubern, dass die Leute sich geliebt fühlen, angenommen fühlen. Wisst ihr, wie viele Leute auf meinem Tisch Heilung erfahren haben in ihrem Herzen, nur wenn sie das Essen gegessen haben, was die Debbie gekocht hat? Und wir machen Gemeinde zu so etwas Verkrampften, Krampfhaften, dass sich kurz mal trifft und dann geht jeder wieder zurück in die Häuser. Meine lieben Freunde, der neue Bund ist nichts Privates zwischen dir und Gott. Der neue Bund ist etwas Herrliches, wo es darum geht, dass Jesus wieder ins Zentrum kommt und er die Herrschaft haben kann. Und die Gemeinde im neuen Bund ist nichts anderes. Er ist das Zentrum und wir fokussieren auf ihn und wir bringen Frucht. So, wenn du heute nach Hause gehst von diesem Seminar, frag nicht mehr, wie kann ich am besten dienen in der Gemeinde mit dem Hintergedanken, wie kann ich was tun, wenn wir uns treffen? Sondern fragst du, Herr Jesus, wo kann ich Frucht bringen? Wo kann ich lieben? Und dann sagt er dir vielleicht, geh und schaufel mal den Schnee bei einem anderen Glied der Gemeinde. Dann sagt er vielleicht, putz mal bei dem. Dann sag mal, tu mal was. Dann sagt er dir, was weiß ich, was er dir sagt, wo du den Dienst ausüben kannst. Und in diesem Augenblick sagst du, Herr, ich danke dir für meinen Dienst. Wisst ihr, seit 42 Jahren diene ich Gott. In 5 Jahren davon arbeite ich als Kellner in einem italienischen Restaurant. Und ich kann mich erinnern, wie dieser Pastor zu mir sagte, oh Reinhard, es tut mir so leid, dass du so eine schwierige Zeit durchmachen musst und jetzt nicht mehr im vollzeitlichen Dienst bist und im Restaurant arbeiten musst. Ich habe in die Augen geschaut und ich habe gesagt, ich bin doch im vollzeitlichen Dienst. Ich bin im vollzeitlichen Dienst im italienischen Restaurant, dort diene ich dem Herrn. Und ich ging dorthin in dieses Restaurant. Und der Besitzer war ein gottloser, fluchender Mann, der konnte gar nichts normal reden, ohne F, F, F, F, Mother F, der konnte gar nichts. Ich glaube nicht, der konnte einen einzigen Satz reden, ohne zu fluchen. Der war Drogenhändler und was weiß ich was alles. Dieser Mann war es, und das Erste, was er zu mir sagte, weil mein Sohn arbeitet dort, das Erste, was er mir sagte, mit deinem Gott fangst du mir hier in meinem Restaurant nichts an. Nicht einmal wirst du von Gott hier in diesem Restaurant reden. Ich sagte, okay. Nach einer Woche kam er zu mir und sagte, Reinhard, du kannst machen, was du willst in meinem Restaurant. Ich betete für die Leute bei Tisch. Ich gab prophetische Worte weiter beim Tisch. Es war genial. Ich habe sogar einmal, hat mich der Herr verwendet, eine Ehe zu kitten am Tisch. Aber was tun wir? Der Dienst ist in der Gemeinde und die Gemeinde ist am Sonntag um 9.30 Uhr. Also ich hätte eh gerne einen Dienst, aber der Pastor lässt mich nicht. Der Pastor gibt mir nicht die Freiheit, auch zu dienen. So gerne hätte ich gedient, aber er lässt mich nicht. Weißt du, warum er dich nicht lässt? Weil ich dich gar nicht lassen sollte. Denn du sollst nicht irgendwo, irgendwann bei einer Veranstaltung irgendwas machen. Du sollst dem Leib dienen. Und genau das sagt uns Epheser 4, so baut sich der Leib selbst auf, wenn jedes Glied am Leib dem Leib dient. Also ich denke, praktisch habe ich es jetzt gemacht. Oder nicht? Dann tut es anwenden. Fährt euch Gott.